Ganz leis rappelte er sich auf und spazierte in der Stube herum. Er besah und beschnüffelte alles. Eine Puppenstube, ein Schaukelpferdchen, ein Lämpchen, Soldaten und Bilderbücher waren da. Lauter langweilige Sachen. In der Puppenstube war allerdings etwas Zucker. Aber Zucker? Boah, den mochte er nicht. Er verstand gar nicht, wie man so etwas essen konnte. Dann waren noch zwei Körbchen mit Äpfeln da. Die Mutter hatte sie den Kindern für morgen hingestellt, wenn sie recht brav ausgeschlafen hätten. Er schüttelte den Kopf. Wie konnte man nur Äpfel essen? Unbegreiflich war ihm das. Gräuliche Bauchschmerzen hatte er bekommen. Er aß nur Salat. Das war vornehm. Komisch, was den Menschen alles gut schmeckt, dachte er, und dabei musste er laut lachen. Da er aber so viel Vergissmeinnicht-Schnäpse getrunken hatte, geriet er plötzlich aus dem Gleichgewicht und purzelte auf den Rücken. Au! Das war eine außerordentlich fatale und unangenehme Lage für den dicken Sumsemann. Denn jeder weiß, dass es für Maikäfer sehr schlimm ist, auf den Rücken zu fallen, weil sie sich dann gar nicht mehr recht aufrappeln können. Er angelte also mit seinen 5 Beinchen in der Luft herum und dachte, ja, ja, das kommt von den Schnäpschen, die man zum Andenken an die tote Ehefrau trinkt. Lebte sie noch? Sie hatte ihm sicher eins ausgewischt für die vielen Schnäpschen. Er wiegte sich nach rechts und links wie ein kleines Boot, kreiselte herum wie ein Karussell und quälte sich sehr. Endlich geriet er in die Nähe eines Tischbeins und daran konnte er sich stützen, sodass er wieder hochkam. Ganz schmutzig war sein schöner brauner Rock geworden. Alle Knöpfe waren abgeplatzt und eine lange Naht war aufgerissen. Gut, dass ihn seine Frau nicht mehr sehen konnte. Nun saß der Herr Sumsemann eine Weile am Tisch und dachte nach, womit er sich die Zeit vertreiben könnte. Da er aber nichts weiter anzufangen wusste und über die traurige Stimmung hinwegkommen wollte, nahm er seine kleine Geige und spielte ein lustiges Maikäfertänzchen. Dazu sang er: 1, 2, 3, 1, 2, 3, fiel eine Biene in den Brei, plumps die Bums, Diddle-dum-dei, 1, 2, 3. Alle Käfer sitzen drumherum, lachen sich schief, lachen sich krumm, brumm, brumm, brumm. 4, 5, 6, 4, 5, 6, macht eine Fliege einen Klecks, putsch, pitsch, patsch, klicks, klacks, klecks, 4, 5, 6. Pfui, ruft jeder rechte Käfermann, sieht sie an, was sie kann, heran, heran, heran, heran. 7, 8, 9, 7, 8, 9, tanzen alle kleinen Käferlein, Ringerei, Diddle-Dudel-Dei, 7, 8, 9. Um die dicke Linde mit Gesumm, rechts herum, links herum, brumm, brumm, brumm. So, jetzt ist für heute Abend Schluss. Aber morgen erzähle ich euch, wie Peterchen und Anneliese den Herrn Sumsemann entdecken und wie dann alle drei zusammen das Fliegen lernen. Schlaft schön!